Keiner Seele ist es möglich zu glauben, außer mit Allahs Erlaubnis. Und er legt den Greuel auf diejenigen, die nicht begreifen.